Judas, Jesus Christus, Knecht, Bruder des Jakobus an die in Gott dem Vater geliebten und für Jesus Christus bewahrten Berufenen. Erbarmen werde euch und Friede und Liebe in Fülle. Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, kann ich nicht umhin, euch Ermahnungen zu schreiben, dass ihr kämpfen möget für den Glauben, wie er ein für allemal den Heiligen überliefert ist. Denn es haben sich etliche Menschen eingeschlichen, auf welche dieses Urteil längst vorausgeschrieben ist, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes zu Schwelgerei missbrauchen und unseren einzigen Herrscher und Herrn Jesus Christus verleugnen. Ich möchte euch aber daran erinnern, da ihr ja ein für allemal alles wisset, dass der Herr, da er sein Volk aus dem Land Ägypten rettete, das zweite Mal die, welche nicht glaubten, vernichtete, und dass er auch die Engel, welche ihre Herrschaft nicht bewahrten, sondern ihre Behausung verließen, auf das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat. Wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, welche ähnlich wie diese ausschweiften und fremdartigem Fleische nachstellten, als Probe vorliegen vom Strafgericht des ewigen Feuers. Ähnlich doch beflecken auch diese Träume das Fleisch, verachten Hoheit, lästern Herrlichkeiten. Der Erzengel Michael aber, als er mit dem Teufel stritt und verhandelte über den Leichnam Moses, wagte doch nicht lästerndes Urteil auf ihn zu werfen, vielmehr sagte er, der Herr strafe dich. Diese aber lästern über alles, wovon sie nichts wissen, was sie aber wissen durch Trieb wie die unvernünftigen Tiere, damit kommen sie ins Verderben. Wehe ihnen, dass sie auf Kains Weg gegangen und sich durch den Trug des Lohnes Balaams fortreißen ließen und durch das Widersprechen des Kore zugrunde gegangen sind. Das sind die, die in euren Liebesmalen als Schmutzflecken mit Schmausen, ungescheut sich selbst weiden, wasserlose Wolken, vom Winde dahingetrieben, herbstliche Bäume ohne Frucht, zweimal abgestorben, entwurzelt, wilde Meereswogen ihre eigene Schande ausschäumend, irrende Gestirne, für welche das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit bewahrt ist. Es hat aber auf sie auch geweissagt der siebente von Adam, Enoch, mit den Worten, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden Gericht zu halten wieder alle, und alle die Gottlosen unter ihnen zu strafen für alle ihre Werke des Frevels, mit denen sie gefrevelt, und alle rohen Worte, welche wider ihn gesprochen sündige Frevler. Das sind die Murra, die das Schicksal anklagen, und dabei nach ihren Lüsten wandeln, und deren Mund Überschwängliches redet, wenn sie schmeicheln ins Gesicht um Gewinnes willen. Ihr aber, Geliebte, gedenket der von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus vorausgesprochenen Worte, wie sie euch gesagt haben, in der letzten Zeit werden Spötter auftreten, die nach ihren Frevellüsten wandeln. Das sind die Klassenmacher, Psychiker sind sie, ohne Geist. Ihr aber, Geliebte, erbauet euch auf euren heiligsten Glauben und betet in heiligem Geiste, bewahret euch selbst in der Liebe Gottes, wartend auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Und überführt die einen, wenn sie streiten, die anderen errettet, reißt sie aus dem Feuer, wieder anderer erbarmt euch in Furcht, mit Abscheu auch vor dem vom Fleisch befleckten Gewand. Dem aber, der euch ohne Fall bewahren und unbefleckt in Jubel stellen kann vor seine Herrlichkeit, dem alleinigen Gott unserem Heiland, durch unseren Herrn Jesus Christus, Herrlichkeit, Majestät, Stärke und Macht vor aller Zeit und jetzt und für alle Zeiten. Amen.